du muntre, du fröhliche Stadt, ade. Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß, jetzt nimm noch den letzten, den scheidenden Gruß. Du hast mich wohl niemals so traurig gesehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. Ade, du muntre, du fröhliche Stadt, ade. So grün, ade. Nun reit ich am silbernen Strome entlang, weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang. Nie habt ihr ein trauriges Lied gehört, so wird euch auch keines beim Scheiden beschert, so wird euch auch keines beim Scheiden beschert. Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade. Mägdlein dort, ade. Was schaut ihr aus Blumen und duftetem Haus mit schelmischen, lockenden Blicken heraus? Wie sonst so grüß ich und schaue mich um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um. Ade, ihr freundlichen Mägdlein dort, ade. Verhüllet euch grau, ade. Des Fenster ein trübes, verschimmerndes Licht, ersetzt ihr unzähligen Sterne uns nicht. Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei, was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei, was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Ade, ihr Sterne, verhüllet euch grau, ade.